Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern: Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift: Ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte: Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte: Ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Petrus saß noch draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen: Der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur: Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten: Natürlich bist du auch einer von denen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ja, eine spannende Geschichte von Petrus. Wir sind ja mitten in dieser Reihe. Und dieser Petrus ist bekannt für so manche Geschichte. Es gibt so einige Highlights aus dem Neuen Testament, aus der Bibel, in denen Petrus eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Er war derjenige, der auf dem Wasser gelaufen ist. Er spielt auch hinterher nach der Kreuzigung und Auferstehung eine ganz wichtige Rolle in den ersten Jahren, Jahrzehnten der Kirche. Aber diese Geschichte hier ist vielleicht die, wofür Petrus am allerbekanntesten geworden ist. Was ja irgendwie merkwürdig ist, weil er es eigentlich der Moment seines größten Scheiterns ist. Ganz nebenbei besagt, es gibt ja Leute, die sich immer wieder mal fragen, sag mal, kann das eigentlich sein, dass die Dinge, die da so im Neuen Testament stehen, irgendwie stimmen? Es ist eines der Argumente, auf das historische Wissenschaftler gucken, wenn sie über die Echtheit von Texten nachdenken, dass sie gucken, wie kommen eigentlich die Leute, die diese Texte selber verfasst haben, in diesen Texten eigentlich weg? Und diese Texte hat Petrus mit verfasst. Und dass er selber da drin eben so vorkommt wie auch hier, dass eben auch solche Geschichten, wo er nicht glorreich auf dem Wasser gelaufen ist oder nicht glorreich irgendwelche Heldentaten verbracht hat, sondern wo dass solche Dinge hier vorkommen, auch im Neuen Testament, das spricht eigentlich ziemlich viel dafür, dass diese Geschichten nicht erfunden sind, sondern dass sie wahrscheinlich tatsächlich so passiert sind. Weil wenn man sie erfunden hätte frei, dann hätte man sich selber nicht als den größten Deppen der Geschichte da reingeschrieben. Normalerweise nicht. Aber das nur ganz nebenbei. Konzentrieren wir uns auf das, worum es hier geht. Das ist die Geschichte von Petrus' größtem Versagen, seine Verleugnung. Ich habe überlegt, was ist so ein Moment, für den wir uns das vielleicht vorstellen können? Was wäre heute eine Person oder Situation, die das ähnlich erlebt hat? Wir haben ja in den letzten Monaten relativ oft den Namen Edati in den Medien gehört. Ein Abgeordneter im Bundestag, der sich in seinem Privatleben, man weiß es noch nicht so ganz genau, es ist ja auch noch nicht alles so richtig durch, aber es ist heiß, zumindest der Vorwurf steht im Raum, dass er sich so manche Dinge erlaubt hat oder gemacht hat, wo er, wenn es stimmt, wo er wahrscheinlich sagen würde, boah, wenn ich zurückspulen könnte, bevor ich das gemacht habe, ich würde es wahrscheinlich lassen. Sachen, worauf er nicht stolz war. Sachen, die eigentlich, wenn sie stimmen, ziemlich peinlich wären oder ziemlich schlecht für ihn und so, dass er sagen würde, nee, das ist gar nicht gut, wenn jemand sowas macht. Und gerade, dass diese Sache so an die Öffentlichkeit gezerrt wurde, und da dann verhandelt wurde, es gab einen eigenen Bundestagsausschuss darüber und so weiter. Das ist so ein Moment von jemandem, der etwas erlebt hat, wo Zerbruch und Versagen, Scheitern, nicht etwas, wo man auf den Stolz ist, stattgefunden hat, auch in unserer Gesellschaft. Und das ist das, was Petrus in dieser Geschichte erlebt hat. Und ich glaube, es ist etwas, was wir eigentlich alle erleben, was alle kennen. Es gab vor einiger Zeit in England ein kleines Dorf, wo merkwürdige Sachen passierten. Ne? Leute fingen auf einmal an und beglichen irgendwelche alten Rechnungen, gingen zu anderen Leuten und gaben irgendwelche Sachen zurück, entschuldigten sich bei Leuten. Also es passierte ganz viel Gutes. Und man hat dann mal nachgeforscht, was da eigentlich passiert ist. Irgendjemand aus diesem Dorf hat an alle Bewohner dieses Dorfes einen Brief geschrieben und in dem Brief stand eigentlich nichts weiter drin als, es ist alles rausgekommen. Und die Leute haben auf einmal angefangen und sagten so mal, na, okay, dann woher weiß das jemand? Und haben angefangen, Sachen wieder in Ordnung zu bringen oder so. Und ich glaube, dass es in unser aller Leben Dinge gibt, wo wir sagen würden, okay, wenn die rauskommen würden, oder vielleicht sind sie sogar rausgekommen, es gibt in unser aller Leben diesen Zerbruch oder Versagen oder Momente, die wir als schwierig empfinden, die Tränen verursachen, die Stöhnen verursachen, die Schmerzen verursachen und wo wir auch merken, da sind wir selber dran beteiligt. Da haben wir selber mit dran zu tragen, da haben wir selber mit dran Schuld, vielleicht nicht immer nur, aber immerhin mit. Und ich glaube, dieser Moment, wenn man Petrus gefragt hätte, was war dieser Moment, der am tiefsten war in deinem Leben, dann würde er wahrscheinlich auf diese Geschichte, um die es heute geht, hinweisen. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir eine Petrus-Reihe machen, muss dieser Text rein. Und ich glaube, deshalb ist dieser Text auch so relevant für unser Leben, weil es sind, glaube ich, Momente in unserem Leben, wo wir uns fragen, vielleicht auch, warum sind diese Momente eigentlich da? Haben die irgendeinen Sinn? Wofür ist das in meinem Leben? Oder wie gehe ich auch damit um? Wie kann ich da weiterleben? Oder wie kann ich nicht vollkommen scheitern? Oder wie kann ich das nicht vollkommen leugnen? Gibt es irgendwie Wege, wie wir damit umgehen können? Und ich glaube auch aus einer göttlichen Perspektive, die wir einnehmen können, warum gehört das zu meinem Leben dazu, dass sowas auch irgendwie da drin ist? Und ich möchte euch mit reinnehmen in die Gedanken von Petrus und in diese Geschichte, die toll ist. Und ich lade euch ein, die Seite mit der Geschichte ein bisschen aufgeschlagen zu lassen. Ich möchte mit euch da so ein bisschen durchgehen. Der erste Teil des Textes, von Vers 31 bis 35, ist die Erzählung, was passiert ist direkt nach dem Abendmahl. Ne? Abendmahl, die Geschichte ist vielleicht ein bisschen bekannt. Jesus hatte seine Jünger kurz bevor es dann Richtung Kreuz ging. Also wir befinden uns ja auch in der Osterwoche, in der Karwoche. Und in dieser Woche, irgendwann damals, in der allerersten Karwoche, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, hatte er dieses Abendmahl mit den Jüngern gefeiert. Und genau danach passiert hier dieser Text, weil bei dem Abendmahl hatte Jesus angefangen, mit ihnen darüber zu sprechen, dass er bald sterben würde und dass er bald gefangen genommen würde und Dinge passieren würden, die sie gar nicht verstehen würden. Und er sagt, hat das mit ihnen so vorausgesagt. Und Petrus hatte diese Gedanken, dass Jesus das so angekündigt hatte, immer in seinem Kopf kreisen, also hatte nichts dazu gesagt. Und dann gingen sie raus, steht am Ende von diesem Text vom Abendmahl, sie gingen Richtung Ölberg, und das war dann so einer der letzten Stationen, bevor Jesus in Garten Gethsemane ging, bevor er gefangen genommen wurde und bevor dann die Kreuzigung war. Also wir befinden uns wirklich so auf der Zielgeraden kurz vorm Kreuz. Und Jesus hatte das angekündigt, dass er jetzt bald sterben würde, bald gefangen genommen würde. Und dann kommt diese Unterhaltung hier. Vers 31, unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach der Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Also nochmal dieser Hinweis von Jesus, werden jetzt bald Dinge passieren, die ihr überhaupt nicht versteht. Und das hat auch damit zu tun, dass ich gefangen genommen werde und dann sagt er sogar hier, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Ne? Also nicht nur, es werden komische Dinge passieren, sondern er sagt auch, und ihr werdet alle wegrennen, ja, und nicht bei mir bleiben. Und das war der Moment, wo Petrus dann doch mal was sagen musste. Sein Typ war, wir haben ja unten drunter geschrieben, Leben aus Leidenschaft. Sein Typ war so, dass er in dem Moment nicht einfach nur zuhören konnte, sondern er musste etwas sagen. Da war es wirklich irgendwie vorbei und er ergriff das Wort und sagte, Jesus, nee. Ja, also nee. Also und dann kommt das aus ihm raus und das ist ziemlich viel Selbstoffenbarung, die hier passiert. Und er sagt im Prinzip, wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Ja, das kannst du gerne über die anderen Jungs sagen. Und ich weiß auch, wenn es ernsthaft wird, ne, der Andreas und der Thomas, die werden wegrennen, die haben immer Schiss. Aber ich nicht. Ich bleib bei dir, egal was kommt. Und dann sagt Jesus diese Sache sogar, dass Petrus ganz persönlich, nur du wirst mich verleugnen, dreimal ehe der Hahn kräht. Und dann sagt es nochmal, noch stärker. Er sagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Ich werde dich nicht verlassen. Jesus, auf mich kannst du dich wirklich verlassen. Also Jesus sagte das schon voraus, dass da komische Dinge passieren werden, aber dann auf einmal kommt die Reaktion von Petrus und es ist ziemlich interessant, wenn man diese Sätze mal damit hört, nicht so unbedingt, was sagt er über Jesus oder über die Situation, sondern was sagt Petrus hier eigentlich über sich selbst? Das ist mein erster Punkt, Petrus Selbstbild. Das, was er hier eigentlich sagt, ist, ich bin derjenige, der dich nicht verlassen wird. Ich bin derjenige, auf den du dich verlassen kannst. Und ich bin auch derjenige, der da irgendwie besser ist als alle anderen. Und ich bin derjenige, der wirklich es wert ist, dass du dich auf mich verlässt. Jesus, ne? Auf mich kannst du dich verlassen. Wenn du einen brauchst, der dir durch das Ganze durchhilft, ich bleib hier. Ich schmeiß mich vor dich, wenn die Kugel, ich schmeiß mich in die Kugel, ich nehme das auf mich so. Das war Jesus Selbstbild. Und das hat er sehr leidenschaftlich gesagt. Das war keine reine Information, sondern das war richtig, das kam tief aus seinem Herzen. Ich glaube nicht, dass er lange über diese Sätze nachgedacht hat, sondern es kam einfach raus. Weil es genau das war, wie Petrus wollte sich so sehen. Er wollte sich selbst sehen als derjenigen, auf dem Jesus stolz sein konnte. Er wollte sich selbst sehen als derjenige, über den Jesus zufrieden war, weil er so einer war, weil er zuverlässig war, weil er immer derjenige war, der an seiner Seite war, der mit ihm durch dick und dünn ging. Petrus wollte sich selbst so sehen und er wollte auch, dass Jesus ihn so sieht. Er wollte es Jesus beweisen. Er wollte der Starke in der Beziehung mit Jesus sein. Wenn alle anderen schwach würden, nein, er wollte derjenige sein, wo der stark bleibt und nicht als Versager dasteht. Die entscheidende Frage in diesen Sätzen für mich ist, Petrus, warum eigentlich? Petrus, warum bist du so? Was ist das in dir? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht komisch, also ich finde es total super, was Petrus hier sagt. Wahrscheinlich wäre ich einer der Ersten gewesen, der ähnliche Gedanken gehabt hätte. Aber warum bist du so, Petrus? Was ist da in dir? Was kommt da so stark raus in dir? Was rebelliert so sehr gegen den Gedanken, dass du versagen könntest? Ich glaube, es ist dieses, dass Petrus ein Selbstbild von sich hat, was stark ist, was davon geprägt ist, dass er denkt, ich schaffe es. Ich bin nicht ein Versager, sondern ich bin einer von den Guten. Ich kriege das hin. Ich verdiene deine Zuneigung, Jesus. Ich bin da auch besser als die anderen. Und es ist ja auch total witzig. Guck mal genau hin. Der letzte Satz in diesem Vers ist, dasselbe beteuerten alle anderen Jünger. Petrus hat hier nicht nur so einen großen Selbstdarsteller gemacht, sondern alle anderen sagten, ja, also genau, also auf den kannst du dich wirklich verlassen. Und das war das, was Petrus wollte. Es hat ihm total gut getan, dass ihm die anderen dann auch gesagt haben, ja, genau, also wir rennen dann vielleicht alle weg, aber Petrus bleibt bei dir. So, das war etwas, wie Petrus sich selber sehen wollte. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, vielleicht haben wir nicht so krasse Situationen, wo uns jemand sagt, ne, wir werden jetzt gleich vor der Entscheidung stehen, ob wir sterben oder leben oder so. Vielleicht sind es nicht so diese alltäglichen Situationen, in denen wir sind. Aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich würden wir auch alle so ähnlich über uns denken. Ich glaube, dass aus mir Ähnliches rauskommen würde, wenn ich in so einer Situation wäre. Ich möchte mich gerne als stark, als zuverlässig, als erfolgreich, als engagiert, als kompetent, als zuverlässig und so weiter sehen. Und ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter, meine Familie, meine Freunde, meine Kirche und solche Leute, dass die mich auch so sehen. Ja, dass man sich auf mich verlassen kann. Dass man weiß, wenn der Stefan dabei ist, ja dann, und das drücke ich, na klar, das wollen wir alle. Aber warum? Was ist dahinter? Einige von uns machen gerade einen Kurs, wir haben ein Buch gelesen, das heißt The Search for Significance, die Suche nach Selbstwert. Und in diesem Buch wird beschrieben, dass es eine bestimmte Art und Weise gibt, wie wir alle, zu einem bestimmten Prozentsatz wahrscheinlich, versuchen uns selber Wert beizumessen, also unseren Selbstwert aufzubauen. Und das geht darüber, dass wir sagen, wir haben hohe Ansprüche an uns selbst. Zum Beispiel, ich bin ehrlich, ich bin zuverlässig, ich bin leistungsstark und so weiter. Und dass wir diese hohen Ansprüche eigentlich deshalb haben, um uns zu sagen, wenn wir diese Ansprüche erreichen, dann sind wir wertvoll. Und das war genau, also hört diesen Worten hier zu und hört mal über das, was Petrus über sich selber sagt. Er sagt eigentlich, Jesus, ich bin wertvoll, weil ich verlasse dich nicht. Und ich bin wertvoll, ich bin wichtig für dich und für mich und überhaupt. Weil ich werde dich nicht verleugnen. Auf mich kannst du dich verlassen. In dem Film Chariots on Fire, relativ alter Film, geht über so eine Geschichte, wo ein Olympia über so Sprinterläufer, die so 100 Meter laufen. Und da war eine ganz berühmte Situation bei einer Olympiade, wo der Star quasi, der damalige 100 Meter Anwärter auf die Goldmedaille, John Little, quasi darüber redet, wie intensiv er trainiert, warum er sich so jeden Tag stundenlang und sich voll konzentriert auf diesen einen Moment, wo dann das Signal losgeht und er quasi rennen kann bei der Olympiade, um dann hoffentlich die Goldmedaille zu gewinnen. Er redet mit so ein Gespräch mit einem anderen und er sagt unter anderem in diesem Gespräch, das, was mich motiviert ist, wenn das Startsignal losgeht, dann habe ich 10 Sekunden Zeit, um meine Existenz zu rechtfertigen. Dann habe ich 10 Sekunden Zeit, um etwas zu tun, was mir am Ende sagt, ich bin wertvoll. Keine Ahnung, vielleicht sind es nicht die 10 Sekunden auf den 100 Metern, die dich antreiben oder mich antreiben, aber ich glaube, es gibt in unser aller Leben irgendwas, wo wir sagen, wenn ich da Leistung bringe, wenn ich da erfolgreich bin, wenn ich da Standards habe und danach lebe. Es können Schulnoten sein, es kann die Art und Weise, wie meine Kinder sich benehmen, es kann was weiß ich was alles sein, wie viel Geld ich habe oder irgendwas ganz anderes. Irgendwas. Wir haben wahrscheinlich alle solche Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, da habe ich 10 Sekunden oder da habe ich irgendwas anderes, um meine Existenz zu rechtfertigen. Vielleicht sind es wahrscheinlich sogar mehrere Dinge. Aber ich glaube, da sind wir gar nicht so anders wie Petrus. In der Art und Weise, wie wir unser Selbstbild aufbauen. Und diese Geschichte zeigt, wie Jesus, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, wie Jesus in das Herz seines engsten Freundes, und das war Petrus, seines engsten Mitarbeiters, hineingreift, ganz tief, und dort in diesem Punkt etwas verändert. Beginnt etwas anders zu versuchen, etwas anders da hineinzubringen. Denn Petrus' Selbstwert war gegründet auf seine Leistung, nicht auf Gnade. Und deshalb sagt Jesus hier zu ihm, nein, Petrus, du wirst mich verleugnen, du wirst scheitern. Warum? Also, bevor wir in die nächsten Verse reinkommen, müssen wir sehen, das, was jetzt passiert, ist etwas, was Jesus genauso wollte, damit etwas in dem Herzen von Petrus passiert. Diese Verse, die wir gerade hatten, die zeigen quasi das Selbstbild von Jesus. Und jetzt sagt Jesus, du wirst so grottentief scheitern, Petrus. Aber das mache ich mit dir, damit du etwas lernst. Lass uns mal reingucken, was das ist, weil ich glaube, das ist auch ganz schön interessant für uns und die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und unser Selbstbild. Zweiter Punkt, Petrus' Versagen. Was ist jetzt passiert? In den Versen dazwischen, ihr merkt, wir haben mit Vers 35 aufgehört, jetzt kommt Vers 69. In den Versen dazwischen war passiert, dass nach diesem Gespräch, was hier als erstes abgedruckt ist, sie gehen in den Garten Gethsemane. Da gibt es diese Geschichte, dass Petrus und die anderen Jünger mit Jesus zusammen gebetet haben. Jesus hat stark gerungen um diese ganze Situation, die vor ihm liegt, seiner Kreuzigung. Jesus wird dann gefangen genommen, er wird verraten von einem seiner engsten Mitarbeiter, von Judas. Die Römer nehmen ihn gefangen, führen ihn ab, bringen ihn in eine Burg, in eine Festung. In dieser Festung tagte dann relativ schnell zusammengeholt der sogenannte Hohe Rat. Das war die höchste jüdische Gerichtsbarkeit. Die Leiter dieses Landes kamen da zusammen, um ganz schnell einen Prozess zu machen für diesen Jesus, weil ihr Anliegen war, diesen Jesus umzubringen. Und es steht dann tatsächlich da mitten irgendwo drin, dass die meisten Jünger oder alle Jünger auf einmal ihn verließen. Das ist wirklich passiert, was Jesus hier sagt. Der Einzige, der noch irgendwie da war, war tatsächlich Petrus. Wir finden Petrus jetzt hier in Vers 69. Petrus saß draußen im Hof Und das war dieser Hof von diesem Gerichtsgebäude, von dieser Burg, wo Jesus quasi innen drin war und dort diese Verhandlung lief, wo falsche Argumente vorgebracht wurden, falsche Vorwürfe, um Jesus dann am Ende zu verurteilen. Und Petrus war draußen. Er war also irgendwie an ihm dran geblieben. Und also er hatte nicht einfach nur große Worte gemacht, sondern war auch irgendwie hinter ihm hergegangen. Und man muss sich Folgendes vergegenwärtigen: Die Situation, die war ziemlich gekippt. Ein paar Tage vorher war noch Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen und alle hatten geschrien, ja, das ist der neue König. Und jetzt auf einmal war die Situation total gekippt und alle waren auf einmal gegen Jesus. Also diese Leute von dem Hohen Rat, die hatten ein großes Interesse, Jesus auszuschalten. Sie haben es am Ende ja auch geschafft, haben Jesus gekreuzigt. Und sie haben sehr stark daran gearbeitet, dass die Stimmung im Volk gegenüber Jesus total kippt. Und auf einmal war er nicht mehr der zukünftige Held, sondern auf einmal war er der Gotteslästerer und der, den alle hinterher schrien, kreuziget ihn. Und für so Jungs wie Petrus war das gefährlich. Zu dem zu gehören, zu Jesus, war vorher noch total in und jetzt auf einmal war es lebensgefährlich. Weil, wenn man in Jesus da einen Prozess macht, warum soll man den Petrus nicht auch noch daneben stellen? Also das war auf einmal anders. Und trotzdem finden wir in Vers 69 Petrus in dem Hof sitzen. Also er war irgendwie an Jesus dran geblieben, nicht wirklich erkennbar, aber er war ihm irgendwie gefolgt und war dort und wollte das mit beobachten. Es war Nacht, er war in diesem Vorhof von einem Gerichtsgebäude und auf einmal hörte er so aus dieser ganzen Gruppe der Leute, die da waren, es war ein totales öffentliches Interesse, die Leute wollten wissen, was mit diesem Jesus passiert. Und auf einmal hört er, dann steht der Vers 69, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, hey du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Also so eine Situation, die er vielleicht gar nicht so erwartet hatte. Und er tut das relativ schnell ab und sagt, nee, ach, da hast du dich total geirrt. Steht hier, Petrus stritt es ab vor allen Leuten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein. Er ist dann woanders hingegangen, als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die da drumherum standen, doch der war mit diesem Jesus doch auch zusammen. Also eine zweite Situation, wo genau das Gleiche passiert. Und er wird quasi so ein bisschen an den Pranger gestellt. Jetzt ist ihm ja nur eine Person, der auf ihn zeigt, sondern jetzt spricht diese Frau auf einmal zu allen anderen und sagt, hey, merkt ihr das nicht auch? Der? Und Jesus fängt an rumzufluchen. Entschuldigung, Jesus. Petrus fängt an, kleiner Test, ob ihr noch Wasser habt. Sehr gut. Petrus fängt an rumzufluchen und sagt, weiß nicht, was er gesagt hat, aber irgendwie so Verwünschungen ausgesprochen und hat dann gesagt, nein, auf keinen Fall, ne? Ich gehöre nicht zu dem. Ne? Also ganz klar. Und dann gibt es sogar noch dieses Dritte, wo dann es dauerte nicht mehr lange und die Umstehenden sagten noch einmal, natürlich, du bist doch auch einer von denen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, nein, ich kenne ihn nicht. Dreimal leugnet er, zu Jesus zu gehören. Und wahrscheinlich war Petrus nicht ganz bei der Sache, zumindest vielleicht am Anfang. Es scheint mir so, als wäre das so eine Situation, in der er ein bisschen hineinstolpert. Er wollte gar nicht mit denen darüber reden, er wollte eigentlich nur gucken, was mit Jesus passiert. Und er tut das ab in dem Moment, wo es für ihn gefährlich wird. Und er rafft gar nicht so genau, was da passiert. Irgendwie passiert das irgendwie mit ihm, als wäre er irgendwie ein bisschen ferngesteuert. Und auf einmal, und das ist jetzt Vers 75, das ist der Moment, der tiefste Moment im Leben von Petrus. Da steht dann, da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann krähte der Hahn. Und in einem anderen Evangelium, im Lukas-Evangelium steht, dass in diesem Moment sogar Jesus auch aus diesem Gerichtsgebäude herausgeführt wurde und es einen Augenkontakt gab mit Jesus. Also in dieser Situation, wo Petrus auf einmal merkt, was hier passiert, kommt sogar der raus und irgendwie so quer durch die ganze Menge treffen sich diese beiden Blicke. Und ich glaube, wenn ich beschreiben müsste, das, was in diesem Moment in dem Herz von Petrus passiert ist, dann glaube ich, hat sich das so angehört. Ich glaube, das, was in dem Moment tief in seinem Inneren passiert ist, ist das. Es ist etwas kaputt gebrochen. Und das hat wehgetan. Und es hat richtig, da sind irgendwie, war wie ein Splitter in seinem Herzen. Und ich glaube, und es steht hier, der letzte Satz, und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Mit diesen beiden Worten, bittere Verzweiflung, ist hier etwas ausgedrückt, was man schlimmer gar nicht beschreiben kann. Es war so dieser Moment, wo er nicht nur einfach, weil es peinlich war, im Erdboden versinken wollte, sondern es hat alles, es hat irgendwie wehgetan, es war super peinlich, es war schrecklich, es war hässlich. Sein ganzes Inneres war auf einmal sichtbar geworden, vor allen und vor allen Dingen vor dem, den er am meisten mochte, den er nie enttäuschen wollte. Und es war, glaube ich, das Schlimmste, was hätte passieren können. Und wir haben in Erinnerung, es war genau das, was Jesus wollte, was es passiert. Warum? Es ist schon krass, was Jesus hier mit Petrus macht. Petrus ging dann wahrscheinlich weg. Es steht hier nicht mehr so richtig, was danach passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Petrus einfach rausgerannt ist und hat sich irgendwo in dieser Stadt Jerusalem eine Ecke gesucht und hat sich da hingeschmissen und hat einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach, ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Er ist einfach nur, der hat nur geschrien oder geheult oder geschwiegen. Wahrscheinlich war alles falsch. Und es hat einfach nur wehgetan. Es hat sich angefühlt wie das hier. Tief in seinem Inneren. Und ich glaube, das war die Situation, also ich glaube, dass diese Situation, die Petrus hier erlebt hat, so ziemlich das Potenzial hatte, Petrus für sein Leben lang in die Psychiatrie zu schicken oder in irgendeine professionelle Behandlung zu geben. Weil das war genau das, wie er sich nicht sehen wollte. Es war genau das Gegenteil von dem, wie er gerne sich selber anderen erklärt und vor allen Dingen diesem Jesus. Es war genau das nicht. Er hatte nämlich versagt. Er hatte seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Er hatte vor allen Dingen seinen großen Ankündigungen nicht entsprochen. Er hatte vor allen Dingen auch den, den er so verehrte und dessen Meinung ihm so wichtig war, vollkommen enttäuscht und sogar verleugnet persönlich. Und das war so demütigend, so hässlich und so falsch. Und das ist irgendwie in ihm passiert. Und das war dieser von Jesus herbeigeführte, bewusste Moment des Zerbruchs in Petrus. Sein Selbstbild, könnte man sagen. Das Bild, was er von sich selber hatte, das war auf einmal so. Es war zerbrochen. Der Petrus, der er sein wollte, der war er nicht. Und das sah er in diesem Moment klarer als je zuvor. Und das konnte auch jeder andere sehen. Er war nicht so, wie er immer sein wollte und wie er vorgab zu sein und wie er auch gerne gewesen wäre. Und das in einem Leben von einem Menschen, der so leidenschaftlich lebte. Also das war ja nicht ein rein sachlicher Moment, sondern das war ein tief emotionaler Moment. Ich weiß nicht, ob du persönlich solche Situationen kennst, ne? Ob da was ganz Ähnliches mal passiert ist, aber ich glaube, wir alle kennen in unserem Leben irgendwie so ein bisschen das hier. Ich glaube, wir alle kennen in unserem Leben Zerbruch. Wir alle kennen in unserem Leben Scheitern, Versagen. Wir kennen Situationen, an denen wir mitbeteiligt waren, in denen wir wahrscheinlich im Rückblick selber sagen würden, oh, darf ich nicht so lange drüber nachdenken, weil das ist, so will ich nicht sein. Das ist nicht schön, das ist nicht gut. Das hat auch anderen wehgetan, das hat auch mir wehgetan. Und wir alle kennen das wahrscheinlich irgendwie. Und wahrscheinlich ist unsere Reaktion oder unser Umgehen mit diesen Dingen in unserem Leben so, dass wir am liebsten versuchen, da irgendwie alles möglichst drüber zu legen und so zu tun, als wäre es nie passiert oder zumindest nicht drüber nachdenken, nicht drüber reden und irgendwie verbergen. So. Nicht so, wie das früher bei Badesalz war, ne? Brauch mal gar nicht drüber reden. Das ist so, glaube ich, das, was wir versuchen mit diesen Dingen. Das sind nicht die Lieblingsgesprächsthemen, wenn uns einer danach fragt, ne? Wenn uns einer auf diese Situationen hinweist, der damals vielleicht dabei gewesen ist, dann würden wir sagen, okay, kann man Brot auch einfrieren vielleicht oder kann man mal über irgendwas anderes reden jetzt, aber das ist jetzt nicht gerade das, worüber ich reden will. Ich glaube, dass wir diese Situation kennen. Und manchmal sind wir vielleicht so wie Petrus in dieser Situation. Vielleicht nicht so krass, Aber ich nehme an, wir alle kennen solche Situationen. Und die Frage, die ich am Anfang gestellt habe und die Frage, die dieser Text hier auch, glaube ich, stellt und ein bisschen beantwortet ist, warum gibt es das eigentlich in unserem Leben? Warum ist das da? Warum fühlt sich menschliches Leben so an? Warum tut das so weh? Also ich meine, ohne wäre es doch schöner, oder? Also ohne diese Situation in unserem Leben wären wir alle irgendwie glücklicher. Warum sind die da? Oder man könnte sogar noch krasser fragen, wir sind hier in Kirche und reden über Gott. Warum sind diese Situationen auch aus Gottes Perspektive in unserem Leben da? Warum? Also diese Situation war sowas von Jesus herbeigeführt und gewollt. Er hat sie sogar angekündigt. Das ist nicht einfach irgendwie passiert und Jesus hat hinterher mit ihm mal drüber geredet und gesagt, schon in Ordnung. Nein, das war von Jesus herbeigeführt. Jesus wollte, dass das passiert. Warum will Gott, dass solche Situationen in unserem Leben passieren? Situationen, die unser Selbstbild, unser gutes, schönes, gut, perfektes Bild von uns kaputt machen. Ich glaube, weil Jesus hier in diesem Moment ganz tief in das Herz von Jesus hineingreifen wollte und dort was verändern wollte. Diese Woche hat es bei uns, oder in den letzten Wochen hatten wir bei uns in der Familie jemanden, der etwas hatte, was ziemlich hässlich war. Nicht so schlimm, aber eine Sache, die ich als Kind auch hatte, und zwar eine Warze am Fuß. Ich weiß nicht, wer das kennt, so unten drunter, die so richtig tief drin sitzt. Ist vielleicht ein bisschen eklig, aber es ist die perfekte Veranschaulichung. Und so etwas behandelt man damit, dass man dann auf diese, da kann man nicht einfach so ein bisschen dann rumfuchteln oder so und die irgendwie rausziehen, nee, die sitzt zu tief drin, ne? Und das tut auch richtig weh. Vielleicht habt ihr das mal gehabt oder gesehen, ne? Es ist ein bisschen so, wenn man dran denkt, denkt man so, oh. Ja. Und das behandelt man damit, dass man da so ein Zeug drauf macht, jeden Tag 2-3 Mal, und dann weicht sich das immer mehr auf, ne? Und irgendwann so nach ein paar Tagen macht man so ein Fußbad und sowas alles. Aber irgendwann gibt es doch diesen Moment, wo irgendeiner die Pinzette nehmen muss, das Ding packen muss, ne, und dann mal so das rausziehen muss. Ne, und das sitzt halt so tief unter der Haut, dass es auch wehtut und richtig unangenehm ist und hässlich. Und es blutet vielleicht auch ein bisschen und so. Das hatten wir diese Woche, diesen Moment, ne, wo ich dann als Papa, meine Eltern haben beide im Krankenhaus gearbeitet, das heißt, ich bin immer derjenige, der, wenn es um sowas geht, dran muss, mache ich, ist auch gar kein Problem. Und ich habe dann die Pinzette genommen und habe zugegriffen. Und wir hatten tatsächlich das Erfolgserlebnis, das jetzt weg ist. Und ich glaube, danke, ich glaube, dass das, was Jesus mit Petrus gemacht hat in seinem Herzen, ganz ähnlich war wie das. In Petrus' Herzen gab es sowas wie ein Geschwür, was ziemlich tief drin sitzt. Und wenn ich ehrlich bin, kenne ich das in meinem Herzen auch. Und Jesus musste etwas machen. Er konnte nicht mit Petrus darüber reden. Und Petrus konnte hinterher sagen, okay, habe ich verstanden. Nein, er musste hier richtig erlebnispädagogisch etwas mit Jesus Petrus machen und diesen Moment, dass er zupackt und es rauszieht und es alles erstmal nur wehtut. Das war das hier. Und ich glaube, das, was Jesus aus dem Herzen von Petrus rauskriegen wollte, und wenn man das Leben von Petrus danach anguckt, hat es auch ziemlich gut funktioniert, war dieser Gedanke, ich bin es. Sein Selbstbild, sein Selbstvertrauen, dieser Gedanke, ich schaffe es, ich bin ein guter Kerl, ich brauche keine Hilfe, sondern ich bin eine Hilfe für andere, ich schaffe es, ich werde dich nie verleugnen, auf mich kannst du dich verlassen, auf mich kannst du stolz sein. Ich bin einer von den Guten. Schwachen, das sind die anderen. Ich bin kein Versager. Dieses Ding, diese Idee, diesen Gedanken, den Petrus hatte, dass er Jesus gegenüber, allen anderen Menschen und sogar Gott gegenüber, Jesus war Gott, kommuniziert hat, du kannst froh sein, dass es mich gibt. Und ne, ich brauche eigentlich nicht deine Hilfe, sondern ich biete dir meine Hilfe an. Diese Idee, die hat Jesus hier gepackt, in diesem Moment, wo er ihn angeguckt hat. Ich habe mich hinterher manchmal gefragt, wie hat Jesus ihn denn angeguckt? Ich glaube nicht mal, dass er ihn irgendwie fies angeguckt hat. Ich bin mir auch ganz sicher, dass Jesus nicht so geguckt hat. Nee, Petrus. Bist ein Versager. Ich glaube, es hat einfach gereicht, ihn anzugucken. Ich glaube, dass sein Blick voller Liebe war. Und trotzdem hat dieser Blick verursacht, dass Petrus gemerkt hat, das tut weh und jetzt wird was rausgezogen und ich bin gar nicht so gut und ich muss das irgendwie aufgeben, wie ich über mich denke. Ich weiß nicht, was die Situation oder Dinge in deinem oder meinem, in deinem Leben sind. In meinem kenne ich sie ein bisschen. Ich glaube, dass es solche Momente gibt, Versagenspunkte, Scheitern, was da ist und was zu unserem Leben auch irgendwie dazugehört hat. Momente der Selbstenttäuschung. Vielleicht sogar Dinge, die wir Sünde nennen, die auch immer wieder, die irgendwie nicht weggehen. Schwächen. Ja? So Situationen, wo wir hinterher sagen, da haben wir richtig tief ins Klo gegriffen. Und irgendwie war das auch mit Ansage. Und solche Situationen, und ich glaube, dass solche Situationen dafür da sind, damit wir genau diesen Punkt hier von Jesus lernen. Die Reaktion darauf sollte nicht sein, ich schiebe das weg oder ich kämpfe dagegen an, dass es nicht wieder passiert. Oder ich versuche das irgendwie zu verneinen und zu verleugnen oder zu entschuldigen. Sondern das, was ich, glaube ich, von Petrus hier gelernt habe in diesem Text ist, es passiert und es hat einen Grund. Und wir müssen, also wir dürfen das zulassen, lernen. In gewissem Sinne sogar annehmen. Zerbruch annehmen. Anerkennen, dass wir eben nicht so toll sind, wie wir sind und es eben auch nicht alleine schaffen. Nicht nur einmal, sondern irgendwie immer. Das heißt nicht, dass wir total schlecht uns nur machen müssen, aber es ist irgendwie so dieses Innere, auch Gott gegenüber, ich brauche ihn nicht. Oder eigentlich könnte er mich sogar ganz gut gebrauchen. Sondern dieses, ich glaube, Gott will uns an den Punkt führen und Jesus hat Petrus hier an den Punkt geführt, um zu sagen, doch, du musst lernen, mich zu brauchen. Du musst lernen, dass unsere Beziehung nicht mehr davon abhängt, dass du ein guter Kerl bist, sondern dass unsere Beziehung darauf irgendwann mal endlich gebaut wird, dass ich ein guter Kerl für dich war und dass hier Gnade die Grundlage wird. Der Weg zum Evangelium, der Weg zum Kreuz führt immer durch persönlichen Zerbruch. Oder man könnte auch anders sagen, der Weg zum Kreuz führt immer über Scherben. Bevor du Jesus vertrauen kannst, musst du in gewissem Sinne lernen, dein falsches Selbstvertrauen loslassen zu können. Bevor Gott stark in dir wirken kann, muss er dich vielleicht dahin führen, dass du deine Selbststärke aufgibst und zugibst, dass du nicht immer stark bist. In Sprüche 3, Vers 5 im Alten Testament steht, und das hat ein sehr, sehr schlauer Mann gesagt, einer der weisesten Menschen, vielleicht der weiseste überhaupt, König Salomo, er hat gesagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Ja. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich eben nicht auf dich selbst, sondern vertraue in ihn, in allem, was du tust. Dann wird er dich leiten. Ich glaube, der Weg dahin führt dadurch, dass man lernt, irgendwie, dass Gott in mein Leben Versagen eingebaut hat, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er mir irgendwie beibringen will, dass da dieser Moment passieren auch irgendwie muss. Also falsches Selbstbild kriegt Gott nicht aus mir raus, indem er mir ein paar nette Dinge sagt, sondern indem er vielleicht auch zupackt und sagt, das muss jetzt auch mal wehtun. Nicht im Sinne, also weil er uns liebt und nicht, weil er uns was Böses will. Jesus hat einmal gesagt, Gott hat einmal gesagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Das ist das Konzept. Nicht die Starken sind diejenigen, die Jesus brauchen, sondern diejenigen, die verstehen, dass sie nicht stark sind, sondern schwach sind. Wir haben, ich habe euch diese Stäbchen hier reingetan und wir hören jetzt gleich ein Musikstück und ich möchte euch einladen, diese Zeit des Musikstückes zu benutzen, um dieses Stäbchen zu nehmen und ihr dürft es irgendwie zerbrechen oder das damit machen, was ihr gerade wollt. Und ihr könnt gerne damit zum Ausdruck bringen, weil ich glaube, das ist das, was Jesus mit Petrus hier wollte. Ja, es gibt in meinem Leben Zerbruch. Das ist da. Ich spüre das Und ich kenne das. Und ich möchte das irgendwie verstehen, was Gott damit will. Im ersten Moment versteht man das. Ich meine, die Reaktion von Petrus war ja eben auch nicht hier, okay, cool, danke Jesus, habe ich verstanden. Ne? Sondern das hat richtig, ne, das hat es auch im ersten Moment nicht gerafft. Und wir werden in 2 Wochen darüber sprechen, wie Jesus und Petrus sich dann das erste Mal wirklich wieder begegnet sind und wie Petrus mit Jesus über diese Sache, die hier passiert ist, dann wieder redet. Also das hat 2 Wochen gedauert, dieses. Und ich glaube, in diesen 2 Wochen hat Petrus sich in so manches Loch verkrochen und hat sich nur Vorwürfe gemacht. Und das hat richtig, richtig wehgetan. Vielleicht gibt es in deinem Leben irgendwas, wo du merkst, das fühlt sich genau so an. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, wie ich es wegkriegen soll. Ich glaube, die Idee von Petrus hier ist, von Jesus hier ist, dann halt es Gott hin und sag, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Aber vielleicht hast du damit irgendwas vor. Zeig mir, was du damit vorhast. Und ich möchte euch einladen, während dem Musikstück diese Zeit zu nehmen. Es gibt eine gute Nachricht. Und es hat für Petrus 2 Wochen gedauert, bis er die Antwort angefangen hat, wirklich zu finden. Und wir werden auch in 2 Wochen von heute die Antwort auf diese Herausforderung hier im Gottesdienst feiern oder erleben und uns angucken. Die Geschichte, wie Petrus Jesus wieder begegnet ist. Aber es gibt noch mehr Grund zur Freude in vielleicht manchem Schwierigen. Und der Gedanke, Kerngedanke des christlichen Glaubens ist, dass nämlich kurz nach dem, was hier beschrieben ist, nach dieser Verleugnung des Petrus, dieser Jesus verurteilt worden ist und dann gegeißelt, hat sein Kreuz hinaufgetragen auf einen Hügel außerhalb von Jerusalem und ist dort gekreuzigt worden. Und er hat dort genau diese Worte, die Sondgar in diesem Gebet auch hin drin hatte, die aus dem Psalm 22 stammen, ausgerufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Sondgar hat es vorne abgedruckt. Wir sagen, oder das Abendmahl beschreiben wir immer wieder mit Christi Leib für dich gebrochen und Christi Blut für dich vergossen. Wir feiern jetzt zusammen Abendmahl. Diese beiden Symbole, das Brot und der Kelch, die stehen für Jesu Körper, der zerbrochen wurde und für sein Blut, das geflossen ist. Und in der Geschichte von Petrus hat es Zerbruch gegeben. Sein Herz ist irgendwie gebrochen. Aber die gute Nachricht ist, dass kurze Zeit später nicht nur das Herz von Jesus gebrochen ist, sondern sein Leib gebrochen wurde. Als Opfer für Sünder, als Opfer für Menschen, die Versagen erleben und die Zerbruch erleben. Und in diesem Abend, in dieser Geschichte von Petrus, da sind viel Tränen geflossen. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen und hat noch nie geweint. Hat geweint, wie er noch nie zuvor geweint hat. Und am Kreuz hat Jesus nicht nur Tränen vergossen, sondern in seinem Blut. Stellvertretend für all unser Versagen, für all unser Zu-Kurz-Kommen. Und das ist der Kern des christlichen Glaubens. Dass Gott am Kreuz zu uns sagt, du musst nicht mehr stark sein, du musst nicht mehr gut sein, sondern ich war das jetzt für dich. Und die Grundlage unserer Beziehung zwischen dir und Gott ist jetzt nicht mehr deine Leistung und dein Ich bin ein guter Kerl, sondern es ist, Jesus war es für mich und er hat sein Leben und seinen Tod für uns gegeben. Das feiern wir im Abendmahl. Deshalb feiern wir jeden Sonntagabendmahl. Wir mögen das so sehr, weil das ist das Zeichen der besten Botschaft für Menschen wie uns. Und während Jesus das erste Abendmahl eingesetzt hat, hat er Folgendes gesagt. Unser Herr Christus, Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte es und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin, esst davon, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und sprach, nehmt hin und trinkt daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst oder aus diesem Kelch trinkt, verkündet er den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt als Symbol. Er hat gesagt, dass alle, die sich darauf verlassen, die darauf vertrauen, nicht mehr auf sich selbst, sondern an ihn glauben, das bedeutet es. Jesus zu vertrauen, Jesus zu glauben, bedeutet auf ihn zu vertrauen, nicht mehr auf sich selbst. Jeder, der das tut, der an Jesus Christus glaubt, der das, was am Kreuz passiert ist, für sich in Anspruch nimmt, hat gesagt, alle die sollen das immer wieder feiern mit dem Abendmahl und sich dadurch an das erinnern, für das, wofür es steht, für sein Sterben am Kreuz. Und weltweit drücken Menschen mit dem Abendmahl aus, wenn sie es feiern, dass sie zu diesen Menschen gehören, die das für sich behaupten. Und deshalb laden wir alle ein, die das ausdrücken wollen, das Abendmahl mit uns zu feiern. Der praktische Ablauf ist so, wir werden gleich da drüben hingehen und jeder, der das nehmen möchte, kann da hinkommen, ein Stück von dem Brot abreißen, es in den Kelch eintunken und dann zu sich nehmen. Und immer wenn so ein paar Leute dort zusammen sind, machen wir eine Runde und dann können die Nächsten kommen. Wer nicht teilnehmen will am Abendmahl, der darf sich gerne die Lieder mitsingen, sich davon inspirieren lassen oder im Programmheft sind auch ein paar Gebete abgedruckt, die man beten kann. Einfach die Gedanken weiterdenken, die vielleicht angestoßen worden sind. Und für alle parallel zum Abendmahl ist da hinten auch noch ein Tisch, wo man hingehen kann und ein Gebet zum Ausdruck bringen kann mit einem bekannten Symbol, nämlich indem man ein Gebet spricht und dazu auch eine Kerze anzündet und damit auch sagt, ich möchte, dass dieses Gebet vor Gott irgendwie sichtbar wird. Ich bete noch. Großer Gott, danke, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, um uns Menschen zu zeigen, dass wir dich vielleicht mehr brauchen, als wir oft glauben. Und dass dein Sohn nötig war, das Opfer deines Sohnes, um uns wieder zu dir und damit irgendwie auch zu uns selbst zu führen. Es ist ziemlich abgefahren, was du mit Petrus hier gemacht hast. Aber es war irgendwie nötig, damit er angefangen hat, nicht mehr auf sich selbst zu vertrauen, sondern angefangen hat, auf dich zu vertrauen. Und Jesus, wir feiern dich als den Gott, der uns Menschen so gesehen hat, in dieser Situation, in der wir sind und dem es nicht egal war, sondern der gekommen ist, um uns zu retten. Und das hat dich alles gekostet. Und deshalb feiern wir Abendmahl. In Jesu Namen. Amen.